Alles wird gut, Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, das heutige Thema lautet Scha'ban und die Schamhaftigkeit Allah gegenüber. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns mitgeteilt, dass im Monat Scha'ban die Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben werden und ihm vorgelegt werden. Und deswegen schämte sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Bezug auf die Taten, die Allah Azza wa Jal vorgelegt werden. Und er sagte, ich möchte gerne, dass sie ihm vorgelegt werden, während ich am Fasten bin. Meine lieben Geschwister, die Schamhaftigkeit, gesetzlich gesehen oder sprachlich gesetzlich gesehen, ist eine Charaktereigenschaft, die den Diener davon abhält, Abscheulichkeiten zu begehen. Und sie motiviert ihn dazu, Gutes zu tun. Und sie hält ihn davor ab, unzulänglich zu sein in Bezug auf die Rechte anderer. Und dies ist ein Geschenk und gehört zu den edelsten Geschenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich kenne Leute aus meiner eigenen Gemeinde, die am Tag der Auferstehung mit Hasanat gleich der Gebirgskette von Tihama kommen werden. Aber Allah Azza wa Jal wird sie zu verwehtem Staub machen. Da fragte Thauban, o Gesandter Allahs, beschreibe sie uns, verdeutliche sie uns, damit wir nicht zu ihnen gehören, obwohl wir nichts bemerken. Da sagte er, sie sind eure Geschwister und von eurer Abstammung, von eurem Blut, und sie beten bei Nacht, genauso wie ihr betet, aber sie sind Leute, die, wenn sie mit den verbotenen Dingen alleine sind, sie diese unverschämt begehen, ohne sich zu schämen, die verbotenen Dinge begehen. Meine lieben Geschwister, es gibt viele Vorzüge der Schamhaftigkeit. Die Schamhaftigkeit ist ein Schlüssel zu allem Guten, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Schamhaftigkeit, alles davon ist gut. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte einmal, als die Schamhaftigkeit in seiner Anwesenheit erwähnt wurde, fragte jemand, O Gesandter Allahs, gehört die Schamhaftigkeit zur Religion? Da sagte er, vielmehr ist die gesamte Religion die Schamhaftigkeit. Und die Schamhaftigkeit ist Teil des Iman. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Schamhaftigkeit und der Iman, die beide sind miteinander verknüpft. Sobald eines davon vergeht, vergeht auch das andere. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte sinngemäß, die Schamhaftigkeit, egal wo sie drin ist, schmückt sie diese Tat aus. Und sobald sie fehlt, beziehungsweise sobald die Unverschämtheit sie ersetzt und vorhanden ist, verunglimpft sie sie. Liebe Geschwister, die Schamhaftigkeit ist eine Eigenschaft, die Allah azza wa jalla liebt. Und deswegen sagte er einmal zu einem Gefährten, heißt Ashaj Abdul Qais, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er sagte zu ihm, in dir befinden sich zwei Eigenschaften, die Allah liebt. Er sagte, welche sind diese, O Gesandter Allahs? Er sagte, die Sanftheit oder Sanftmütigkeit und die Schamhaftigkeit. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einmal einen Mann sah, der sich im Freien waschte, allerdings ohne sich zu verdecken. Danach bestieg er die Kanzel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestieg die Kanzel, lobpreiste Allah und sagte, wahrlich, Allah ist schamhaft und verdeckt sich. Er liebt die Schamhaftigkeit und liebt es, dass man sich verdeckt. Wenn ihr euch also wascht, dann verdeckt euch. Meine lieben Geschwister, die Schamhaftigkeit führt zum Paradiesgarten. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Schamhaftigkeit gehört zum Iman und der Iman ist im Paradies. Und die Unverschämtheit gehört zur Schroffheit und die Schroffheit gehört in die Hölle. Meine Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass die Schamhaftigkeit den Menschen davor abhält, Sünden zu begehen. So sagte er zu den Worten der ersten Prophetenschaft, die die Menschen bis heute erreicht hat, haben gehört, wenn du dich nicht schämst, dann mach doch, was du willst. Meine lieben Geschwister, wie schämt man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala, so wie es seiner gebührt? Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte einmal, schämt euch vor Allah, so wie es seiner gebührt. Das heißt, so wie man sich vor ihm zu schämen hat. Da sagten sie, O Gesandte Allahs, wir schämen uns, Alhamdulillah. Dann sagte er, nicht so, sondern sich wahrhaftig so zu schämen vor Allah, wie es seiner gebührt, bedeutet, dass man seinen Kopf und alles, was es verbirgt, alles, was es in sich trägt, das heißt, damit die Augen gemeint, die Zunge gemeint und was man sich anschaut und was man hört, dass man das bewahrt, dass man da aufpasst. Und das Gleiche gilt für den Bauch, das heißt, dass man nicht Verbotenes zu sich nimmt. Und dann sagt er als Drittes, dass man dem Tod gedenkt. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, wer das Jenseits anstrebt, der unterlasst die Zierde des Diesseits. Wer all dies tut, der hat sich vor Allah so geschämt, wie es seiner gebührt. Und ein Mann fragte einmal den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, gib mir einen Ratschlag. Da sagte er, ich empfehle dir, dass du dich vor Allah azza wa jal so schämst, wie du dich vor einem rechtschaffenen Menschen aus deinem eigenen Volk schämst. Es gibt in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam edle Beispiele, wie das Beispiel im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhu. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer sein Kleid hinter sich her schleift aus Überheblichkeit, den wird Allah am Tag der Auferstehung nicht mehr anschauen. Da sagte Salama, O Gesandte Allahs, wie sollen das dann die Frauen mit ihren Kleidern machen? Gemeint ist, wenn die Kleider zu kurz sind, dann könnte es sein, dass ihre Füße sichtbar werden. Und das gehört zur Aura und muss bedeckt sein. Dann sagte er, Salasam, dann sollen sie eben die Kleider eine Handbreite runterhängen lassen. Da sagte sie, aber dann werden ihre Füße frei. Dann sollen sie eben ihre Kleider eine Armlänge runterhängen lassen, aber nicht mehr als das. Und eine Frau kam einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandte Allahs, ich falle in Ohnmacht und wenn ich in Ohnmacht falle, beziehungsweise wenn ich in Ohnmacht falle oder mein Bewusstsein verliere, dann wird meine Scham aufgedeckt. Das heißt, die Leute können meine Aura sehen. Dann sagte er, wenn du möchtest, habe Geduld. Und wenn du möchtest, bitte ich, da habe Geduld, dann wirst du im Paradies sein. Oder wenn du möchtest, dann werde ich für dich beten, dass Allah das von dir wegnimmt. Dann sagte sie sinngemäß, ich kann Geduld haben, dass ich mein Bewusstsein verliere. Aber ich möchte nicht, dass die Leute meine Aura sehen können. Deswegen bitte Allah um diese Sache. Und da bat er für Allah subhanahu wa ta'ala darum. Und man sagte dann auch, möchtest du eine Frau sehen, die zu den Paradiesbewohnern gehört, dann schau auf diese schwarze Frau. Und so gehörte sie zu den Paradiesbewohnern und offensichtlich war es diese Eigenschaft der Schamhaftigkeit. Und wenn man das vergleicht mit vielen Frauen heutzutage, die ihre Haare zeigen oder ihre Körper zeigen oder unanständige Kleider tragen oder andere Eigenschaften an sich haben, selbst sogar wenn sie in die Moschee kommen, sich nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala schämen und auch nicht vor den Menschen schämen. Meine lieben Geschwister, zur Schamhaftigkeit gehört es nicht, dass man das Gute nicht gebietet und das Schlechte nicht verbietet. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, niemanden von euch sollen die Menschen davor abhalten, die Wahrheit zu sagen, wenn sie etwas sehen oder etwas bezeugen oder etwas gehört haben. Und liebe Geschwister, zur Schamhaftigkeit gehört es also nicht, dass man sich davor schämt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam zu sein. Und zur Schamhaftigkeit gehört es nicht, dass man eine Sünde begeht, nur damit die Menschen nicht über einen schlecht sprechen. Zur Schamhaftigkeit gehört auch nicht, dass man nicht nach nützlichem Wissen fragt. So sagte Mujahid rahimahullah, jemand, der sich schämt, wird niemals Wissen erlangen und auch nicht jemand, der überheblich ist. Das heißt, wenn du also nicht nach deiner Religion fragst, über Angelegenheit der Reinheit, über Angelegenheit, wie man sich wäscht und ähnliches, das alles ist kein Ausdruck der Schamhaftigkeit, sondern im Gegenteil. Meine lieben Geschwister, Schamhaftigkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, dass er dich niemals dort sieht, wo er dir verboten hat, hinzugehen. Und dass er dich immer dort sieht, wo er dir angeordnet hat, hinzugehen. Es gibt drei wesentliche Ursachen, die dazu führen, dass der Mensch sich vor Allah azza wa jalla schämt. Die eine ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die kann man nur erlangen, wenn man Allah azza wa jalla kennenlernt. Und die zweite ist die Verherrlichung Allahs azza wa jalla. Und das ist auch, wenn man seine Namen und Eigenschaften kennenlernt. Und die dritte Ursache dafür, dass man die Schamhaftigkeit Allah gegenüber im Herzen hat, ist, dass man nachdenkt über die Gunsterweisungen Allahs einem selbst gegenüber und wie man in diesen Geschenken Gottes Tag und Nacht schwimmt und Allah subhanahu wa ta'ala niemals genug dankbar gegenüber sein kann. Allahu Akbar.